Man braucht sich die geschilderten Vorgänge nur im Raume der harten Praxis auszudenken, um sofort zu erkennen, dass diese ganze angebliche Vertauschungsaffäre eine Fabel ist. Einige Forscher sind der Ansicht, das Vergehen des Notars Ulrich habe darin bestanden, dass er in den Text der Appellation, wie er vom König genehmigt war und dessen ursprünglicher Wortlaut nur staatsrechtliche Fragen betraf, die ganze heikle Materie der dogmatischen Erörterungen eingeschmuggelt habe. Aber dann wäre der schändliche Betrug des Notars nur noch schneller ans Tageslicht gekommen. Wie nun, wenn etwa Ludwig der Bayer die ganze angebliche Betrugsaffäre nachträglich nur erfunden und vorgebracht hätte, um sich beim Universalpapst hinterher wegen seiner einstigen dogmatischen Auslassungen reinzuwaschen? Auch diese Annahme bietet keine Lösung des Rätselkomplexes dieser Appellationen. Die Eigentümlichkeiten weisen aber dem mit meinem Generalergebnis vertrauten Leser auf die richtige Fährte. Die sogenannte Appellation von Sachsenhausen, mit deren Rätseln wir uns eben beschäftigt haben, ist in zwei Fassungen in Rezensionen überliefert. Ein uns wohlbekanntes Merkmal der gelehrten Geschichtsfälschungsaktion. In unserem Falle führt das Fehlen des vollständigen Datums und der Zeugen in Fassung A auf den wunden Punkt. Die späteren gelehrten Fälscher hüteten sich, wie so oft, die fatale Dreiheit von Ort, Datum und Namen, also Zeugen, eindeutig festzulegen, denn sie wussten, wie gefährlich das war, wenn man historische Fälschung und Dichtung betrieb. Muss man einen angeblichen Tatsachenkomplex dichterisch konstruieren, so heißt das, mit der erdichteten Verknüpfung von Datum, Ort und Personen äußerst behutsam umgehen, um nicht hinterher einen Reinfall zu erleben. In solchen Fällen ist die doppelte Buchführung, insbesondere die elastische Datierung oder einfacher das Stehenlassen von Lücken für Datum, Ort und Namen ein beliebtes und unendlich oft angewandtes Tarnungsmittel. In Fälschungen der deutschen Geschichte kann sich über diesen Punkt der Leser gründlich unterrichten. Auch bezüglich der Appellationen von Sachsenhausen sind von den Fälschern mit voller Absicht in den geschmiedeten Fassungen Ort, Datum und Namen entweder ganz ausgelassen oder nur teilweise nur das Jahr genannt worden. Sehr hübsch offenbart sich die elastische Datierung dadurch, dass in verschiedenen Exemplaren, in Kopien der A-Fassung, verschiedene Jahresdaten angegeben sind. Einmal 1324, das andere Mal 1325, Seite 244. Ein weiterer Kodex enthält die Kopie der Appellation mit dem Datum Datum AD, Moderflecken, Int 7, die 22 Mensis, Moderflecken. O, diese einsichtsvollen Moderflecken! Ausgerechnet die Jahreszahlen und den Monatsnamen löschen sie aus. Der Zeitgenosse B. Villani aus Florenz hat auch ein Exemplar der Appellation eingesehen. Und was für einen Monatsnamen hat er gelesen? Den Oktober. In Wahrheit soll die Sachsenhauser Appellation am 22. Mai 1324 verkündet sein. Die Angabe des Ortes ist, wie vorsichtig, überhaupt nur in einer Kopie der B-Fassung zu finden. Verräterisch ist ferner Folgendes: Es muss auffallen, dass uns kein einziges durch Besiegelung als original beglaubigtes Exemplar überliefert ist. Seite 244, Anmerkung 2. Dieser Hang des sonst so blinden Zufalls, gerade die mittelalterlichen Originale zur Vernichtung herauszugreifen, hat meinen Lesern schon früher viel Verwunderung bereitet. Wir stellen fest, die Sachsenhauser Appellation ist durch und durch Fälschung, das heißt von Anfang bis zu Ende Dichtung. Niemals hat Ludwig der Bayer auf die angebliche Zitation des universalpäpstlichen Staatsanwaltes angsterfüllt vor Notar und Zeugen eine eidliche Gegenerklärung abgegeben. Denn einen Universalpapst gab es noch nicht. Und der französische Nationalpapst Johann, wie seine Nachfolger, hat natürlich ebenfalls niemals irgendwelche offiziellen Befugnisse hinsichtlich des deutschen Königtums geltend machen können, weil den Franzosen Johann die innerdeutschen Angelegenheiten so wenig angingen wie den Mann im Mond. Aus diesem Wissen ergibt sich axiomatisch, dass nicht nur die Sachsenhauser, sondern alle Appellationen gelehrte Produkte der dichtenden Geschichtsfälschungsaktion sind. Damit hängt zusammen, dass die ganze Art des Spannungsverhältnisses zwischen Johann von Avignon bzw. dessen Nachfolgern und König Ludwig so, wie es die gefälschte Überlieferung darzustellen sich bemüht, tendenziös umgedeutet worden ist. Ludwig hat sich nicht verteidigt, aber Papst Johann hat auch niemals offiziell angeklagt. So sind denn die päpstlichen Prozesse reiner Trug. Aber wie denn? Bestand also überhaupt in Wirklichkeit zwischen Johann und Ludwig kein Spannungsverhältnis? Oh doch, und wir haben ja auch oben bereits klargelegt, dass und warum sich die beiden feindlich gegenüberstanden. Nicht als Universalpapst und römischer König und Kaiser, sondern dort als Führer der politisierenden Nationalkirche Frankreichs und hier als königlicher Führer der Gegner der französisch-kirchlichen Universalbestrebungen und der weltlichen Macht des Priestertums überhaupt. Die beiden Gegner sind wirklich hart aufeinander geprallt, wenn auch nicht aus den Gründen und in den Formen, wie die Geschichte es gern wahrhaben möchte.